marschieren. Ziehen wir zum deutschen Tor hinauf, San Paulus-Mahlen. Du bleibst zu Hause, sei darum Mahle, Mahle, Wink, Wink, Wink. Und deine grünen Lieder, Wink, ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Du blinder Mahle, Wink, ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Du blinder Mahle, Wink. Sonst gehen wir morgen beim anderen ein. Ei, darum Madel, Madel, Wink, Wink, Wink. Und seine grünen Lederin ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Ruf in der Madel, Wink. Sie ist ein kleiner Wink, Wink, Wink. Ruf in der Madel, Wink.